wissen, wieso. Aber das wollen sie nicht wirklich. Die Leute sagen, sie wollen wissen, wieso. Aber das wollen sie nicht wirklich. Die haben es dann als Besessenheit von Dämonen oder so ausgelegt.